Promenade von Luigi Codignola aus dem Italienischen von Daniel Dell'Algi. Der 1921 geborene Autor arbeitet als Privatdozent für Theatergeschichte in Urbino und Rom und ist in Italien vor allem mit Strindberg-Übersetzungen hervorgetreten. Codignolas Theaterstücke und Hörspiele sind zum Teil geprägt von der intensiven Beschäftigung mit Strindberg. Das Hörspiel Promenade, das Sie nun in einer Inszenierung von Raoul Wolfgang Schnell hören werden, liefert ein Beispiel dafür. Ich bin wieder in meiner Stadt, zum ersten Mal seit 10 Jahren. Freunde haben mich zum Abendessen eingeladen. Wir sind alle über 50, aber alle reden wir uns ein, dass wir überhaupt nicht älter geworden sind. Wenn man sie ansieht, scheinen sie die gleichen geblieben zu sein. Nur lächeln sie nicht mehr so häufig. Sie müssen irgendetwas gefühlt haben. Etwas von jenen Dingen, die, wenn man sie einmal begriffen hat, das Leben in einem anderen Licht erscheinen lassen als zuvor. Das heißt, Worte können eine unerhörte Macht haben. Du sagst eines so dahin, ganz willkürlich, vielleicht im Scherz. Und plötzlich ist die Welt nicht mehr dieselbe. Aber immer, auch wenn du mit dir selbst sprichst, auch wenn du nicht alles sagst, auch wenn niemand dir zuhört. Wer kann das verstehen? Wer kann das verstehen? Vorhin war da solch ein Schweigen gewesen. Dieser nicht enden wollende Abend. Wer weiß, ob sie alle so sein werden, diese sogenannten Ehrenabende. Nach so vielen Jahren verliert man zwangsläufig alle Kontakte. Wie geht es deinem Bruder? Fragst du. Und sofort winken sie ab. Er ist im Irrenhaus. Wusstest du das nicht? Oder, und deine Frau? Und man gibt dir zu verstehen, es gibt sie nicht mehr, man hat sich scheiden lassen. So wird aus der Konversation ein reiner Eiertanz. Und niemand mehr, der von der Zukunft spricht. Damals, ja, damals. Weil wir im Grunde schon längst angekommen sind in jener berühmten Zukunft. Und was nun? Erfinden wir eine neue? Zu sich nach Hause haben Sie mich nie eingeladen. Jemand, der ein so unstetes Leben führt, so außerhalb Ihrer Normen wie ich, und noch dazu mit meinen subversiven Ansichten, darf natürlich nicht mit Ihren Familien in Berührung kommen. Dafür haben Sie mich mit Ihren Kindern und Frauen im Restaurant angeödet. Ich habe schließlich darauf verzichtet. Ich war immer völlig fertig, wenn ich da rauskam. Als hätten Sie mir das Gehirn gepflügt und Unkraut darin gesät, das ich anschließend immer so schnell wie möglich herausreißen musste. Unkraut! Das sind die Gedanken der anderen. Jetzt übe ich mich gewissenhaft im Alleinsein. Ich kann in meinen zwei möblierten Zimmern ganz gut arbeiten. Arbeiten? Ich weiß nicht, ob dies der richtige Ausdruck ist. Ich muss darüber nachdenken. Einmal sagte sie mir, geh doch endlich arbeiten. Sie meinte, schreiben. Und ich, arbeiten? Bin ich denn ein Arbeiter? Ein Dichter bin ich. Meine Hausherrin ist die Witwe eines Richters, dessen Schreibtisch ich benutze, voller geschmackloser violetter Tintenkleckse. Mit den Ellenbogen hat er den Lack abgenutzt auf der rechten Seite. Auf der linken hat er ein gelbliches Tuch aufgeklebt als Unterlage für das Tintenfass. Es hat irgendwie etwas Unheilverkündendes. Nun gut, die Tintenkleckse sollen mir recht sein und ebenso das Wachstuch. Und meinetwegen auch das Bett des Verstorbenen. Und ich träumte immer davon, in meinen eigenen Laken zu sterben. Inzwischen bin ich davon wieder abgekommen. Nichts besitzen, sich nichts wünschen und gerade so viel Geld haben, um sich zu kaufen, was man braucht. Aber ich brauche nichts. Das, meine Herren, ist das Glück. Das heißt, die Freiheit. Oder jedenfalls die Unabhängigkeit. Sozusagen. Zum Beispiel jede Drucke an den Wänden, würde ich sagen, sie seien ekelhaft, wäre das untertrieben. Und doch. Wer hätte gedacht, dass man nach und nach so weit kommt, ihnen, sagen wir, einen Sinn abzugewinnen? Inzwischen spricht die Hausherrin kein Wort mehr mit mir. Anfangs hatte sie ständig regelrechte Konversationsanfälle, tatsächlich ununterbrochen Konversationsanfälle. Sie schwatzte und fragte, ist Ihnen das recht und dies? Sie brauchen es nur zu sagen. Und ich stur, alles bestens. Und das Essen? Hervorragend. Ich habe es nicht einmal bemerkt. Umso besser. Alles läuft im Grunde wie gewünscht. Und dann gibt es noch die anonymen Bekanntschaften. Anonym, weil man sich nicht grüßt, obwohl man sich kennt. Und wie. Zum Beispiel der Oberst. Inzwischen ist er pensioniert. Ob er Junggeselle ist oder Witwer, er geht immer noch hoch aufgerichtet, mit zugeknöpftem Überzieher, barhäuptig, mit schnellem und sicherem Schritt, schwarze Haare und Schnurrbart. Bereits sein Anblick verjüngt ein. Er hat sein Leben schon abgebüßt. Und ich? Er ist mir wirklich sympathisch. Und der andere da sieht so verbittert aus. Neurastheniker mit Sicherheit. Warum er mir nur so leid tut? Vielleicht, weil er den Idealen seiner Jugend treu geblieben ist. Ich muss unvorsichtig gewesen sein. Er muss in meinen Augen etwas wie Sympathie erblickt haben. Jetzt ist er beleidigt, natürlich. Manchmal reicht mir ein Blick. Gewisse Leute strahlen einen derartigen Hass aus, dass ich den Gehsteig wechseln muss und... Da! Ein ehemaliger Kommilitone. Und wenn ich ihn ansprechen würde? Hallo, Karl? Nein. Wenn ich nur seinen Nachnamen noch wüsste. Was mag er nur sein mit all diesen Auszeichnungen? Brigadegeneral. Vizekönig. Ich werde ihm gern entgegenlaufen, ihm sagen, Karl, wie heißt du noch? Ich habe es vergessen. Aber ich bewundere dich. Wirklich. Die hat mir noch gefehlt. Die absolute Herrscherin. Die große Beschützerin. Und wie sie voranschreitet. Erhobenen Hauptes, gesenkte Augen. Wer weiß, wie gemein jemand sein muss, der seit seiner Jugend dazu verurteilt ist, sich um diese widerlichen Bestien zu kümmern. Hunde, sage ich. Hunde. Und ab und zu die Hexe. Wenn ich sie treffe, ist es das Zeichen, dass ich bald Geld bekommen werde. Oder? Dass Gefahr im Verzug ist. Einmal gab ich ihr anstelle des üblichen Geldstücks eine Banknote, ein ansehnliches Sümmchen, und blickte sie dabei an. Ich hatte das übliche, einfältig böse Gesicht des Armen, dem man zu viel gibt, erwartet. Sie halten einen für verrückt, möchten am liebsten weglaufen. Stattdessen schaute sie mich an, drückte mir die Hand und sagte, Sie gehören wohl auch zu denen, die einmal arm gewesen sind, mein Herr, nicht wahr? Und sie segnete mich. Es war mir nicht unangenehm, mich segnen zu lassen. Warum soll ich es nicht zugeben? Das heißt nicht, dass ich abergläubisch wäre. Nehmen wir zum Beispiel die Träume. Wie viele Leute achten darauf und bringen es fertig, aus einem schönen Traum etwas Abscheuliches herauszulesen. Demgegenüber ist sie mit Befriedigung erfüllt, von Exkrementen zu träumen. Mir hingegen macht ein schöner Traum eher Mut, während ich nach Albträumen stets auf der Hut bin vor dem Schicksal. Logisch. Wissenschaftlich. Und die Papierschnitzel auf der Straße. Wie viele Leute heben sie auf, vermeinen daraus Botschaften des Schicksals zu vernehmen? Unfug. Aber wenn ich manchmal zufällig eines aufhebe und es steht etwas darin geschrieben, das sich irgendwie auf meine gegenwärtigen Sorgen bezieht? Nein, nicht, dass jemand das absichtlich dorthin gelegt hätte. Aber, na, jedenfalls. Ich wohne im 4. Stock, unter mir noch 4 Familien, die ich allerdings nicht kenne. Das muss eine Frau sein. Ich jedenfalls denke immer an eine Frau, wenn ich Klavierspiel höre. Ich bin dann dankbar, als ob es mir gelten würde. Das Thema mit Variationen. Ein genialer Einfall. Eine einfache, heitere Melodie, die sich nach und nach verwandelt. Ins Stürmische, Traurige, Schwere, Gewaltsame. Und doch sie selber bleibt. Man verfolgt staunend diese Entwicklung bis zum Ende. Und auf einmal taucht das Anfangsthema wieder auf. Aber um so vieles reicher. Ich muss diese Pianistin kennenlernen, bevor diese Musik irgendein Gesicht annimmt. Der Hund, diese rötliche Bestie, die immer die Treppen heruntergebellt kommt. Jetzt kratzt er an der Tür. Er muss mich gehört haben. Wenn ich abends heimkomme und nach dem Lichtschalter taste und auf einmal etwas Pelziges, Weiches zu fassen bekomme, dann ist er es, der mich mit seinen leuchtenden Pupillen anstarrt. Und sofort ist auch sein Herr da. der mich zornig taxiert. Und ich fühle mich schuldig. Tja, wer fühlt sich einem Hundebesitzer gegenüber nicht schuldig? Gott sei Dank. Er hat aufgehört. Ich kann sie alle von meinem Zimmer aus hören. Mann, Frau und Tochter. An ihren Hundeabenden. Allesamt beschäftigt, das Monstrum zu unterhalten. Und ihr hysterisches Gelächter, wenn er wieder einmal sein Gebrüll von sich gegeben hat. Sogar nachts gibt das hier keine Ruhe. Den Nachtwächter zeigt er auf 1 Kilometer Entfernung an. Und mein Schlaf, ein heiliger, unbezahlbarer Schlaf, ist dahin. Dass sie den Hass nicht spüren, der durch alle Ritzen, durch Fußböden, Wände und Decken zu ihnen dringt und sie verflucht. Einmal habe ich versucht zu protestieren. Sie sagten, bei mir gäbe es dafür ein weinendes Kind. Das war richtig. Es gibt also keinen Unterschied zwischen einem kranken Kind und einem Hund? Seitdem beschwere ich mich nicht mehr. Es macht mich leiden, wenn ich hassen muss. Im Grunde ist dies die Einsamkeit. Sich in seinem Kokon einwickeln, sich verpuppen und auf die unausweichliche Metamorphose warten. Und in der Zwischenzeit von dem zehren, was man erlebt hat. Wie von einer Rendite. Oder vom Leben anderer, wenn man telepathisch begabt ist. Man ist sozusagen frei, seine geistige Diät zu wählen und mit sich ins Reine zu kommen. Eine Arbeit, die dauert, die einen aber bereichert. Und manchmal muss man zu einem oder mehreren Spiegeln greifen, um sich auch von hinten zu sehen und festzustellen, in welcher Stimmung man ist. Hier nämlich hat man an der Häuserwand etwas von der Straße nach innen versetzt. Und in die so entstandene Nische hat man, Gott weiß warum, einen riesigen Spiegel aufgestellt. Es war entsetzlich, als ich das erste Mal daran vorbeiging. Ich sah mir jemanden entgegenkommen, der mir ebenso unbekannt wie auf eine beunruhigende Weise vertraut schien. Ich versuchte mich sogar zu erinnern, wo ich den schon mal gesehen hatte. Und da erkannte ich auf einmal mich. Und doch muss nicht jeder, der mit sich abrechnen will, danach trachten, sich mit den Augen der anderen zu sehen? Diese Strecke nenne ich meinen Schmerzensweg. Dort geht die kleine Straße ab, die zu einer Kirche führt, die ich nie betreten werde. Auch wenn manchmal... Und dort das Standesamt, wo ich vor langer Zeit meine erste Heirat eintragen ließ. Und hier das große Haus, das mir immer wie ein Schloss vorkam, in dem ich gern gewohnt hätte. Ich bin nämlich nie die Vorstellung losgeworden, dort jemanden kennenzulernen, der mein Leben verändert. Hätte. Bei Sonnenuntergang sehe ich es von meinem Zimmer aus. Es ist, als ob es mir entgegenkäme, um mir mitzuteilen, dass ich eines Tages dort wohnen und meine Ruhe finden könnte. Die Straße erhebt sich wie ein Eselsrücken über der Stadt. Links und rechts zweigen die Gassen ab. Und wenn von unten jemand heraufkommt, sehe ich zuerst den Kopf, dann die Schultern, dann den Rumpf. Es ist ein allmähliches und recht geheimnisvolles Auftauchen. Und in diesem Hause habe ich die schönste Zeit meines Lebens verbracht. Und die schlimmste. Der Anstrich der Jahre verschönert das Gebäude keineswegs. Es ist ein immer schmutziger werdendes Weiß. Wir sind an der Peripherie angelangt. Ich erkenne das Gehöft wieder, wo ich als Kind gespielt habe bei meiner Amme. Schrecklich, die Erinnerung an die Zeit, als man das Leben noch vor sich hatte. Und die Angst, nicht zu wissen, was daraus werden würde. Kehren wir ihnen den Rücken. Welche Lust, sich davon wieder zu entfernen. Als sei ich nur dazu hergekommen, all dem den Rücken zu kehren. Ein Sprung von 33 Jahren in einer Sekunde. Wie sollte ich nicht genießen, zu sein, wo ich jetzt bin? Und vor mir der Wald. Der Wald. Wie hätte ich ohne den Wald meine Jugend überlebt? Seit 3 Wochen spreche ich mit niemandem mehr. Meine Stimme hat ihren Klang verloren. Heute Morgen musste ich meiner Hausherrin 3-mal dasselbe wiederholen. Ich habe die Straßenbahn genommen, um Leute zu sehen. Aber es ist kaum jemand unterwegs. Ich musterte sie, einen nach dem anderen, um herauszufinden, ob sie mich kennen. Nein, nichts als Gleichgültigkeit. Eben hörte ich zu, wie 2 sich unterhielten. Jemand stieg aus, rempelte mich an. Keiner hätte ich mich dafür auch noch bedankt. Ich habe die Menschen nie gehasst. Sie haben mir eigentlich immer nur Angst gemacht. Wenn ich jemanden aufsuche, fühle ich mich auf dem Treppenabsatz bereits wie ein Bettler. Und spätestens vor der Tür kehre ich wieder um. Ich fühle mich nur morgens gut, wenn ich aufwache, im Bewusstsein, noch alles vor mir zu haben. Wie wiedergeboren. Fähig, die ganze Welt umzukrempeln, Nationen zu führen, Kriege zu erklären, Regierungen zu entlassen. Ich lese die Zeitungen und halte mich auf dem Laufenden. Das gibt mir das Gefühl, gegenwärtig zu sein. Ein Zeitgenosse. Wer ahnt schon, was das ist? Ein Zeitgenosse. Und ich kriege eine wahnsinnige Lust, mich an die Arbeit zu setzen. Wenn ich nicht zuvor meinen Spaziergang machen müsste. Aber danach fange ich sofort zu schreiben an. Und dann bin ich fröhlich mit den Fröhlichen. Gut mit den Guten, böse mit den Bösen und ganz aus mir heraus. Und ich rede in der Sprache der Kinder und Frauen, der Jungen und Alten, der Könige und Lumpen. Ich bin ein verhasster Tyrann und dessen unerbittlicher Feind. Ich teile alle Meinungen und Religionen, lebe zu allen Zeiten und zugleich gibt es mich nicht mehr. Das ist mein ganzes Glück. Aber gegen Mittag ist alles vorbei. Meine Kraft ist dahin. Und der Rest des Tages. Und diese Abende, diese endlosen Abende. Im Bett hört der Kampf ums Leben schließlich auf. Es bleibt nur der Wunsch zu schlafen. Zu sterben. Dann greife ich zur Bibel. Das hilft. Weh. Die Heilige Schrift habe nichts mehr zu sagen. Dem Ungläubigen vielleicht. Der Ungläubige ist steril, sterilisiert, pasteurisiert. Dann lege ich sie beiseite und frage mich, glaubst du wirklich daran? Und schlafe in diesem süßen Zweifel selig ein. Das Klima zurzeit ist mild. Viele Fenster stehen offen. Ich werfe hier und da einen Blick hinein. Vorhin sah ich zur ebenen Erde durch eine widerliche dicke Pflanze hindurch einen mit tausend unnützen Dingen vollgestellten weiß gekachelten Kamin. Ich halte das Bild fest. Ein Alabasterpokal, von menschlicher Ausdünstung, Zigarettenrauch und Alkoholdämpfen vergilbt, um nicht zu sagen geschwärzt. Es scheint als ohne für Visitenkarten zu dienen. Überall an den Wänden pompöse Porträts. In einer Ecke spielen vier alte Leute mit zusammengepressten Lippen Karten. In der Mitte des Zimmers strickt ein Mädchen, zerstreut. Mit ihren regelmäßigen Bewegungen scheint sie die Zeit zu skandieren. Ab und zu schaut sie zur Pendeluhr auf oder zur Alabasterurne. Einmal auch zu mir herüber. Eine der Mumien am Tisch murmelt etwas vor sich hin. Sie nimmt die Masche wieder auf. Noch nie habe ich die Langeweile so körperlich und so konzentriert gesehen. Die Mumien werden inzwischen unruhig, blicken auch zur Uhr auf, als ob sie jemanden erwarten. Während der Sekundenzeiger ungerührt sich weiter schiebt auf die volle Stunde zu. Eine Magd erscheint, flüstert irgendetwas. Alle stehen auf. Die Uhr schlägt die Stunden an. Wen die nur erwarten, frage ich mich. Aber genau in diesem Augenblick verstellt mir ein Passant die Sicht. Ich werde es also nie erfahren. Ich weiß jetzt, dass die Zeit ihr Maß hat. Den Schmerz. Das schöne Wetter reizt mich, die alten Plätze meiner Spaziergänge aufzusuchen. Aber ich fürchte, dass sich dort Fremde herumtreiben. Eindringlinge sozusagen, Störenfriede. Und da ich obendrein faul bin, ziehe ich es vor, von meinem Fenster aus mit einem Fernglas das Gelände zu beobachten. So eine tolle Erfindung. Sehen, ohne gesehen zu werden. Niemand, der dir in die Augen schaut, dich mit seinem Blick vergewaltigt. Farne. Efeu. Ginster. Eine Krähe schnäbelt. Sicher nicht für uns Menschen. Von links gleitet langsam ein Segelboot. Am Steuer jemand, der bis auf den Arm und die Knie vom Segel verdeckt wird. Und am Bug zwei Mädchen. Ein älteres und ein junges. Vielleicht 8 Jahre altes. Lächerlich, wie sie aufgeputzt sind. Mit weißem Kleid und roter Mütze. Einfach absurd, diese Farben. Oder? Das Boot legt sanft bei einem kleinen Steg an. Das Mädchen springt ab. Das Boot läuft wieder aus. Aber sie hält etwas Leuchtendes in der Hand. Es sieht aus so wie ein Werkzeug. Sie bewegt sich wie jemand, der hier aufgewachsen ist. Ah, es ist eine Axt. Eine Axt in den Händen eines kleinen Mädchens. Ja, sie schneidet damit die Zweige des Ginsters ab. Jetzt hebt sie einen ganz dichten hoch und weicht erschrocken zurück. Das riesige Maul einer Kuh ist aufgetaucht, die hoch erhobenen Hauptes losbrüllt. Das Mädchen ist starr vor Schreck, unfähig davon zu laufen. Aber jetzt hat sie sich gefasst und geht mit der Axt auf das Tier zu, das seinerseits zurückweicht. Was habe ich für eine Angst gehabt? Legen wir diese Gläser besser beiseite. Kaum, dass man eines in die Hand nimmt, schon rückt ein entferntes Drama auf dich zu. Und du hast dich nicht einmal von der Stelle bewegt. Es ist ein schöner Sonntag. Das Gebäude ist leer. Die sonst spürbaren magnetischen Ströme der Mitbewohner fehlen. Der Transformator ist abgeschaltet. Ich fühle mich kraftlos und entladen. Kein Klavier oder Telefon mehr durch die Wände. Ich stehe nur noch telepathisch mit den Abwesenden in Verbindung. So unterhalten wir uns. Ich lasse meine Eloquenz freien Lauf. Auch alleine. Auch sonntags geht der Kampf weiter. Ich habe eine Kutsche genommen. Ich gehe in den Park. Die Wohlhabenden sind alle rausgefahren aus der Stadt. In den Straßen trifft man dafür die armen Leute der Peripherie, die ins Zentrum pilgern. Man spürt in ihrer Anwesenheit förmlich die Bedrohung und die Revolte. Der Kutscher ist auch wenig vertrauenserweckend. Aber ich will nicht darauf achten. Links strömen die Menschen vorbei. Ich schaue nach rechts. Zum Meer hin. Schon wieder ein Hund. Offenbar einer aus dem Armenviertel. Dem Kutscher gehört er nicht, sonst würde er ihn nicht verjagen. Jetzt hat er es ihm aber gegeben. Die Bestie wollte tatsächlich auf die Kutsche springen. Weg! Bloß weg mit dir! Die Lumpen ziehen vorüber und betrachten mich. Dann den Hund. Natürlich sind sie auf seiner Seite. Was sind das bloß für Leute? Krüppel, hinkende, bucklige, mit verrenkten Gliedern, riesigen Händen, winzige Beine, verstümmelte Nasen, einarmige, ausgebrottene Hölle. Gibt das mir? Dieser Hass? Weil ich in der Kutsche sitze? Aber ich bin ein Freund. Ein Freund. Jetzt sind wir an einer Kreuzung. Der Strom der Armen verdoppelt sich. Jetzt ziehen sie zu beiden Seiten der Kutsche vorbei in entgegengesetzten Richtungen. Ich weiß gar nicht, wohin ich blicken soll. Was gäbe ich für ein befreundetes Gesicht oder einfach ein bekanntes? Hier wohnte einmal einer. Gern würde ich ihn wiedersehen. Aber da ist er ja. Mitten in der Menge. Mein Gott. Auch er ist völlig ergraut. In Lumpen gekleidet. Totenbleich. Nein, er hat mich nicht erkannt. Und jene Kinder auf den Fahrrädern, alle sehen sie bereits linkisch aus. Und diese Mädchen, von weitem sehen sie hübsch aus. Dann kommen sie näher und man sieht ihre Disproportion, ihre zu großen Nasen, ihr hervorquellendes Zahnfleisch, die aus den Höhlen tretenden Augen. Kutscher, wenden Sie, sobald Sie können. Wir kehren zurück. Ja, was machen Sie denn da? Warum hängen Sie sich an jene Kutsche? Sehen Sie nicht, dass da zwei Huren drin sitzen? Und betrunken sind Sie obendrein. Da lobe ich mir die Einsamkeit. Verfolgt. Dann die Überraschung. Mein Dienstmädchen meldet die Ankunft meines Sohnes. Er dachte, ich schliefe und will später wiederkommen. Sohn? Ist es denn noch immer nicht vorbei? Er müsste jetzt 18 sein. Mit 9 ist er nach Amerika. Ich hielt ihn dort für gut untergebracht. Wer weiß, was er jetzt von mir will. Was für ein schrecklicher Augenblick, wenn man sich wieder sieht. Du suchst vergeblich seine Züge, findest nur eine unkenntliche Spur, eine Grimasse der Angst vor dem Ungewissen. Die Furchen des Falschgelebten. Diese Mischung aus kindlichem Übermenschen und erwachendem Tier, tja, ich kenne das. In seinem Alter dachte ich auch nur an Essen und Trinken und all das. Wer weiß, was er für Ansprüche stellt. Ich muss Acht geben. Möglichst nie von Pflicht reden. Geld ja, aber sonst nichts. Aber wer weiß, was er für einen Charakter hat und für Gedanken. Vielleicht wird es ihm schaden, mich wiederzusehen. Und wenn ich mich davon machte? Ich könnte den Zug nehmen. Nein, ich muss mich dem stellen. Ich werde ihn als Erwachsenen behandeln. Jede Intimität vermeiden, keine Fragen stellen, keine Ratschläge geben. Ja, genau so werde ich es machen. Jetzt aber nach Hause. Er wird schon auf mich warten. Ah, da ist er ja. Der auf der Brücke. Groß und schlank, geht auf und ab. Etwas unsicher. Er muss es sein. Er weiß, dass ich an der Stelle vorbei muss. Ich sollte besser aufhören zu zittern. Ah, er kommt mir entgegen. Ich werde ihn herzlich begrüßen. Wie geht es, mein Sohn? Wie? Er erkennt mich nicht wieder. Sollte ich mich so verändert haben? Dafür habe ich aber gesehen, was ich befürchtete. Welche Schande. Ein Hut, der ihm nicht passt. Ausgebeulte Hosen. Heruntergekommen sieht er aus. Wie ein arbeitsloser Kellner. Schlank, große blaue Augen. Ausgerechnet er. Oder nicht? War er es oder war er es nicht? Er wird sich gedacht haben, dass ich nichts von ihm wissen will. Dabei kennt er niemanden mehr hier. Und wenn ihm etwas zustößt? Wo soll ich ihn suchen? Bei der Polizei? Nein, das war er nicht. Es war ein entfernter Neffe von mir. Er hat seinen Namen hinterlassen. Das scheint mein Schicksal zurzeit zu sein, immerzu Leuten zu begegnen. Gestern wollte mich einer sprechen. Warum nicht, habe ich mir gesagt, wird auch nur ein Mensch sein. Ein junger, bleicher Typ trat ein, zurückhaltend und übertrieben höflich. Er wollte Geld. Ich sagte ihm, ich pflegte keinen Leuten zu helfen, die mir unbekannt sind. Ich gebe ihm aber trotzdem etwas. Er steckt es ein, ohne sich auch nur zu bedanken. Wer sind Sie eigentlich, frage ich ihn. Und auf einmal erinnere ich mich. Ein Journalist, der sich fremdes Geld angeeignet hatte. Er war verurteilt worden und für eine Weile ins Gefängnis gekommen. Nach seiner Entlassung hat ihm dann keiner mehr Arbeit geben wollen. Das ist ein skandalöser Fall, aber bezeichnend. Ist es denn möglich, dass einer, der seine Strafe verbüßt hat, heutzutage damit rechnen muss, noch einmal bestraft zu werden mit Arbeitslosigkeit? Ich war empört und schlug ihm vor, ihn meiner Zeitung vorzustellen. Welche Zeitung? Fragte er und fügte hinzu. Für Ihr Blatt schreibe ich nicht. Ich hätte ihn am liebsten rausgeschmissen, wollte aber großzügig sein. Ich fragte ihn, was das Schlimmste im Leben eines Menschen sei. Die Einsamkeit, nicht wahr? Und er? Unerbittlich. Ja, die Einsamkeit. Die Einsamkeit ist die Strafe der Schlechten. Ob er gewusst hat, was er mir mit diesen Worten antat. Ich sah ihm nach, wie er wegschlurfte, mit seinem gebeugten Rücken. Er schien mir kein wirklicher Mensch zu sein. Eher eine aus verschiedenen Stücken zusammengesetzte Kreatur, die dennoch einen Halt hat. Ich öffnete die Fenster, ich brauchte andere Luft. Und den Sessel, den er benutzt hatte, musste ich versetzen, um ihn nicht weiterhin vor Augen zu haben. Ja, genau diese Musik. Bei mir im Hause wird sie immer gespielt. Sie verfolgt mich Tag und Nacht. Heute Abend hatte ich plötzlich Lust, hierher zurückzukehren. Spiel doch. Spiel nur weiter. Du kannst doch auch im Dunkeln, oder? Als du mir die Tür geöffnet hast, sah ich mich um 30 Jahre zurückversetzt. Ich erkenne hier alles wieder. Nur die Fenster sind neu gestrichen worden. Wenn nicht das Klavier wäre, würde ich sagen, dass du bei mir zu Besuch bist und nicht umgekehrt. Du hast nicht mehr geheiratet, nicht wahr? Und schläfst immer noch auf meiner Bettcouch? Ich kann mich noch an eine Nacht erinnern, da ich kaum einschlafen konnte, weil nebenan einer seufzte und jammerte. Und ich dachte, ein Betrunkener. Später riss es mich aus dem Schlaf hoch. Er hatte einen Schrei von sich gegeben. Aber was für ein Schrei. Oder hatte ich es geträumt? Und dann war mir, als ob durch die Holzwand ein eisiger Luftrauch hindurchströmte. Ich konnte danach überhaupt nicht mehr schlafen. Am nächsten Morgen erfuhr ich, dass mein Nachbar gestorben war. Ich hatte also die halbe Nacht neben einer Leiche verbracht, nur durch diese dünne hölzerne Wand von ihr getrennt. Den ganzen Tag war ein ständiges Kommen und Gehen von Leuten, die mit gedämpfter Stimme sprachen. Ich achtete nicht darauf. Dann wurde es wieder Abend. Die Leiche war immer noch da. Eine eisige Kälte ging von ihr aus. Ich musste hinaus und traute mich erst heim, als ich einigermaßen angetrunken war. Ich legte mich hin. Und immer noch spürte ich ihre Anwesenheit. Die Uhr schlug. Eins, zwei, drei. Dann plötzlich ein heftiges Geräusch. Ob sie ihn lebendig in den Sarg gesperrt hatten. Wer klopfte denn da? Wer? Ich lief von Sinnen die Treppe hinab. Ich hätte mich sonst noch aus dem Fenster gestürzt. Seitdem habe ich nicht mehr daran gedacht. Ah, das ist neu. Das gab es zu meiner Zeit nicht. Ich meine die Brünette gegenüber, die gerade das Kind füttert. Kennst du sie? Natürlich, gib es zu, sie gefällt dir. Streit es ruhig ab, sie gefällt dir trotzdem. Die Mutter des Kindes kann sie nicht sein. Dazu ist sie zu jung und für eine Schwester zu alt. Alles im Zimmer ist weiß gehalten. Die Milch, die Tischdecke, der Kachelofen, die Gesichter. Und welchen Liebreiz sie ausstrahlt. Erst als dringe ihr Parfum bis hier hinüber. Lilien, würde ich sagen. Jetzt singt sie dem Kind etwas vor. Ich kann es nicht hören. Bezaubernd, wie sie die Lippen bewegt. Für sie spielst du also, nicht für mich. Ja, so war es. Einige Zeit später teilte er mir mit, sie würden heiraten. Und so bin ich wieder hier, ihm ein kleines Geschenk zu bringen. Und da niemand an die Tür kam, habe ich wie früher den Schlüssel unter der Matte hervorgeholt. Ich mache kein Licht. Ich sehe meinen alten Sessel und alles stellt sich wieder ein. Kämpfe, Siege, Niederlagen. Angenehmes und Bitteres. Na und? Bin ich etwa alt? Am Ende? Nein. Ich brauche nur eine Pause, um wieder Luft zu holen. Und dieses Fenster, da sind sie. Sie kümmern sich jetzt gemeinsam um das Kind, das nicht ihres ist. Das Glück zweier, die sich gefunden haben, um zusammen die Einsamkeit zu tragen. Aber daran denken sie vielleicht gar nicht. Sie leben. Sie sind gegenwärtig. Das allein zählt. Am selben Tisch sitzen, sich gegenseitig anstarren. Ein ganzes Leben lang. Ich bedauere es nicht, so weit zu sein, das Glück anderer zu genießen, ohne Neid und ohne Ängste. Ich bleibe noch einige Minuten hier, dann verlasse ich diese Folterkammer meiner Jugend und begebe mich wieder an den Schreibtisch, an den Kampfplatz, in die Einsamkeit. Als deutsche Erstsendung brachten wir Promenade von Luigi Codignola aus dem Italienischen von Daniel Delagli. Die Rolle des Schriftstellers sprach Günther Jerschke. Tontechnik Anne Dommernicht und Brigitta Eggert. Toningenieur Erich Matthias, Regieassistentin Waltraud Heise, Regie Raoul Wolfgang Schnell.